Also mein Thema heute, eigentlich ist es eine neue Predigtserie. Называется «Bleib locker». Heißt «Bleib locker». «Bleib locker». «Bleib locker». Скажи, «Bleib locker». Sag mit mir «Bleib locker». По-русски просто «Расслабься». Auf Russisch heißt das «Entspann dich». «Расслабься». Oder «Bleib locker». Okay, «Не напрягайся». Also streng dich nicht an. «Bleib locker». И это будет коротенькая серия. Das wird eine kurze Predigtserie sein. Я специально выбрал такое название. Und ich habe extra so einen Namen dafür gewählt. Такое с юмором. Also so ein bisschen mit Humor. И мы еще сегодня увидим одно видео, тоже очень смешное. Wir werden heute auch ein Video ansehen. Das wird ein sehr lustiges Video sein. А тема конкретно называется «Просто это так тяжело». Und mein Thema heißt heute «Einfach ist so schwer». Просто это так тяжело. Einfach ist so schwer. Есть масса надуманных проблем у нас. Also es gibt Massen von ausgedachten Problemen bei uns. Масса каких-то надуманных, выдуманных. Also Massen von irgendwelchen ausgedachten oder ja ausgedachten Gedanken да, oder Problemen. Таких мыслей, also Menge von solchen Gedanken. Мысля, таракан, я называю. Also ich nenne sie ein Kakerlaken-Gedanken. Gedanke, Kakerlake. Gedanke, Kakerlake. И когда эти тараканы начинают от тебя бегать? Und wenn diese Kakerlaken anfangen in deinem Kopf rumzurennen? Ты видишь это ужас. Und du siehst das und du erschreckst dich. Кто-то знает Kakerlaken вообще? Kennt jemand von euch Kakerlaken überhaupt? Ну, у соседа, не у тебя дома. Also natürlich bei deinem Nachbarn, nicht bei dir zu Hause. И вот эти тараканы, они портят нашу радость. Und diese Kakerlaken, die verderben unsere Freude. Kakerlaken в сердце, в мыслях. Kakerlaken in deinem Herz oder in den Gedanken. Они отнимают у тебя радость. Sie nehmen dir deine Freude weg. И наше счастье. Und auch unser Glück. И надо включать свет. Und man muss dann Licht einschalten. И все тараканы начинают вдруг разбегаться. Und dann fangen alle Kakerlaken plötzlich wegzulaufen. Их нету. Und plötzlich sind sie weg. Знаешь, нам нужно включать свет. Weißt du, wir müssen Licht einschalten. Свет Слова Божия. Also das Licht ist das Wort Gottes. В твою жизнь. In dein Leben. Чтобы было поменьше тараканов в голове. Damit wenige Kakerlaken in deinem Kopf sind. Amen. Amen. И позаботься о том, чтобы свет оставался включен. Und sorge bitte darum, dass dein Licht immer an ist. Чтобы опять не вылезли они, эти тараканы, из углов. Dass diese Kakerlaken nicht wieder aus ihren Ecken rauskriechen. И в нашей жизни есть куча придуманных сложностей. Und in unserem Leben gibt es eine Menge von ausgedachten Schwierigkeiten. И против них будет эта серия. Und gegen die wird diese Serie gerichtet sein. Да, эти вымышленные сложности есть. Also diese ausgedachten Schwierigkeiten, die es gibt. У всех людей. Also die gibt es bei jedem Menschen. И люди неверующие, они говорят. Und die Menschen, die nicht gläubig sind, die sagen. Об этих вот таких событиях случайных в жизни нехороших, они говорят, такая судьба. Die reden über diese Schwierigkeiten oder Ereignisse, die in ihrem Leben passieren, sie sagen, so ist das Schicksal. Это звезды такие. Da sind die Sterne so. У меня такая звезда зодиака. Also ich habe so ein Sternzeichen, deswegen ist das so. Или линии на руке у меня не те. Oder meine Linien auf der Hand sind nicht richtig. Или мои родители были такие. Oder meine Eltern waren so. И христиане, они имеют другие сложности. Aber die Christen haben andere Schwierigkeiten. У них вместо звезд и вместо всяких линий на руке есть отговорка одна. Это бесы. Also bei den Christen ist es so, anstatt der Sternzeichen oder irgendwelche Linien auf der Hand, sie haben eine Ausrede, es sind Dämonen. Это бесы виноваты. Die Dämonen sind schuld. В моей жизни. Also in meinem Leben. И с этими вот тараканами мы тоже сегодня будем разбираться. Und mit diesen Kakerlaken werden wir uns auch heute auseinander machen, stellen. Amen. На самом деле все просто. Eigentlich ist es, tatsächlich ist es viel einfacher. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Слышишь? Hörst du? Скажи просто. Sag einfach. Einfach. Einfach. Alle zusammen, laut bitte. Alle zusammen. Einfach. Fühlst du was? Hey. Da kommt etwas. Einfach. Da kommt etwas. Einfach. И иногда кажется, вот внутри у тебя такое горе. Und manchmal fühlst du so, als ob du so ein Leid in deinem Herzen hast. Такой тупик. So eine Sackgasse. Но тебе надо отойти в сторону. Aber du musst zur Seite gehen. Чуть-чуть отойди. Ein wenig geh weg davon. И посмотри со стороны на это горе. Und schau von der Seite aus auf dieses Leid. И вдруг все einfach. Und plötzlich wird alles so alles einfach. Ты понимаешь, это все релятивно, это все einfach. Du verstehst, dass es alles relativ ist, dass alles einfach ist. Все пройдет. Alles wird vorbeigehen. Через пять или там дней ты уже все это забыл. Also nach 5, nach 10 Tagen wirst du das alles schon vergessen. И иногда вот это вот горе, оно такое страшное, что человеку жить не хочется. Und manchmal ist dieses Leid so groß, dass der Mensch nicht mehr leben möchte. А я говорю тебе, расслабься. Aber ich sag zu dir, bleib locker. Bleib locker. Bleib locker. И вот цель этой серии проповедей, она направлена как раз против вот таких надуманных сложностей. Und das Ziel von dieser Predigtserie ist genau gegen diese Schwierigkeiten gerichtet, gegen diese ausgedachten Gedanken. Und schau, у нас здесь много запутано. Denn bei uns ist vieles hier verwirrt im Kopf. И надо раскрутить и выкинуть. Und man muss das auseinanderwirren und das rausschmeißen. Поднялся выше чуть-чуть. Wenn du ein bisschen nach oben dich hebst über die Situation. Да, и ты видишь вниз. Und du schaust nach unten. Смотришь, там все просто. Und du siehst, dass unten alles einfach ist. Okay, сверху виднее. Also von oben sieht man es besser. И ты видишь выход. Und du siehst einen Ausweg. Amen. Amen. Тупик, оказывается, имеет выход. Also wie es aussieht, hat dieser Kasse einen Ausweg. Итак, расслабься. Also bleib locker. И наслаждайся жизнью в Иисусе. Und genieße dein Leben im Jesus. Все просто. Es ist alles einfach. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. И меня не отпускает одна история из Библии. Und mich lässt eine Geschichte aus der Bibel nicht locker. И мы ее сегодня еще раз коснемся, потому что мы ее wir уже werden sie noch ein bisschen am Rande проходили. Mitnehmen. Wir haben sie schon mal durchgenommen. Это Иоанна, 5 глава. Das ist Johannes 5, 1-8. С 1 по 8 стих речь идет об этом больном в купальне в Эфезде. Also die Rede geht über diesen Gelähmten, der in diesem Schwimmbad da war, in diese Schwimmbad, okay. Also in diesem Schwimmbad oder in diese. Gut, читай. Also, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schafdorf ein Teich, der auf Hebräisch Beziba heißt und die 5 Säulen hat. Säulenhallen. In diesem lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zur gewissen Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Дальше. Als Jesus diesen Daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer von mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Der Vers 7 nochmal. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Herr, ich habe keinen Menschen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit ein bisschen näher darauf lenken. Also du kannst immer noch heute in Jerusalem diese Bethesda sehen. Ich war dort schon. И там выкопали этот как раз этот бассейн. Also die haben dort diesen Teich ausgegraben. И я смотрел, там были эти ходы видны. Und ich habe gesehen, dort gibt es diese Gänge. То есть сейчас уже крыши нету. Also jetzt gibt es auch kein Dach mehr drüber. Потому что она развалилась. Denn sie ist schon auseinandergefallen. Но ты можешь спуститься туда. Aber du kannst dort runtergehen. Я там стоял, спускался. Und ich bin dort runtergegangen und stand dort. Я думаю, неужели вот здесь по этим камням шел Иисус? Und ich habe mir so gedacht, ist das wirklich wahr, dass Jesus diese Stufen runtergegangen ist? Здесь в каком-то углу валялся этот больной, 38 лет. Also irgendwo da in der Ecke lag dieser Kranke, der 38 Jahre lang krank war. Это интересно. Das war interessant. Ты можешь это сегодня еще посетить и увидеть. Also du kannst es heute noch besuchen und diese Geschichte so verinnerlichen. И довольно много должно было быть больных, потому что там места много. Und wahrscheinlich waren dort sehr, sehr viele Kranke, weil es gab sehr viel Platz dort. Но один больной, он был особенный. Aber ein Kranke, der war besonders. Есть такие люди. Es gibt solche Menschen. Все больные. Alle sind krank. Но один особенный. Aber eine ist besonders. Все хромые. Alle sind gelähmt. Один хромает по-особенному. Aber der eine hinkt besonders. Есть вот всегда какие-то такие самые несчастные люди. Also es gibt immer solche, die unglücklicher sind als alle anderen. Вот все несчастные, но он самый несчастный. Also alle sind unglücklich, aber er ist am meisten unglücklich. И некоторые даже гордятся этим. Und manche sogar sind stolz darauf. Какой я несчастный. Oh, ich bin so unglücklich. Я самый несчастный. Ich bin der unglücklichste von allen. Ja, когда ты ему говоришь, вставай. Wenn du zu ihm sagst, steh auf. Он говорит, подожди. Dann sagt er, warte. Дай я тебе расскажу, какой я несчастный. Lass mich dir erzählen, wie unglücklich ich bin. Какой я больной. Wie krank ich doch bin. И ты понимаешь, это ему нравится. Und du verstehst, dass es ihm sogar gefällt. Это синдром жертвы. Das ist der Syndrom des Opfers. Ага, это есть вот такое у людей. Also es gibt sowas bei Menschen. И Иисус вынужден был его спросить, хочешь ты быть здоров? Und Jesus war sogar genötigt, ihn zu fragen, willst du gesund werden? Хочешь ты быть здоров? Willst du gesund werden? Что за вопрос вообще? Was für eine Frage überhaupt? Бессмысленный вопрос. Also eigentlich eine sinnlose Frage. Представь себе, ты приходишь в больницу. Stell dir vor, du kommst in ein Krankenhaus. Там лежат люди. Dort liegen Menschen. Ты подходишь и говоришь, хочешь ты быть здоров? Du gehst zu ihm und sagst, willst du gesund werden? И он тебе скажет, ты что, совсем? Und er sagt, da hast du nicht alle Tassen im Schrank? А что мне здесь делать? Was will ich sonst hier? Да? Natürlich will ich gesund werden. Но этот вопрос не странный. Aber diese Frage ist nicht seltsam. Есть много людей, которые верят, что Бог изменит что-то в их жизни. Es gibt viele Menschen, die daran glauben, dass Gott in ihrem Leben was verändert. Но они не верят, что Бог изменит их самих. Aber die glauben nicht daran, dass Gott sie selbst verändert. Знаешь, мы молимся и просим, Господь, измени в моей жизни это. Weißt du, wir beten und sagen, Herr, verändere dies und jenes in meinem Leben. Боже, измени в нашей стране ситуацию. Herr, verändere unsere Situation im Land. Измени мою ситуацию в семье. Verändere meine Situation in der Familie. На работе, Господь. In der Arbeit, Herr. И там что-то еще сделаем. Oder mach irgendetwas noch. Но как редко я слышу, вообще не слышу молитв, когда люди говорят, слушай, Бог, я так устал быть таким ленивым. Aber ich habe sowas nicht gehört, aber selten gehört, dass ein Mensch sagt, Herr, ich bin so müde geworden, faul zu sein. Измени меня. Verändere mich. Или, Господь, мне надоело быть обидчивым. Oder Herr, ich habe schon genug oder ich habe es leid, immer gekränkt zu sein und обидчивым. Beleidigt zu sein. Господи, помоги мне избавиться от этого дерьма. Herr, helf mir einfach, diesen Mist von mir wegzunehmen. Я еще не слышал, чтобы кто-то молился и говорил, Господи, я устал быть болтливой. Ich habe noch nie jemanden gehört, dass jemand sagte, gebetet hat, Herr, ich bin schon müde geworden, Plappertante zu sein. Amen. Mm-hmm. Ты слышала такую молитву? Nein. Сама тоже не молилась, да? Okay. Sonst würde ich nicht hier stehen und übersetzen, Herr Pastor. Слава Богу. Gott sei Dank. Вот иногда, кажется, надо молиться так. Also manchmal muss man wahrscheinlich so beten. О, Бог, измени меня! О, Herr, verändere mich. Ach, до вас доходит, там дальше совсем поздно. Also bis zum hinteren Reihen kommt das ein bisschen später an. Господь, измени меня! Herr, verändere mich. А на балконе вообще все спят. Und auf dem Balkon schlafen überhaupt alle. Эй, вы там живы hey, еще? Seid ihr, lebt ihr noch da oben? Точно? Sicher? Ну, все помашите рукой там. Also bitte... Ку-ку. Тут alle mit euren Händen ein bisschen rumwedeln. Ку-ку на балконе. Алло. Ку-ку. Seid ihr da? А, живые руки, да? А, слава Богу. Das sind lebendige Arme. Und и вот таких Hände. Молитв нам не хватает. Und solche Gebete sind viel zu wenig bei uns. Мы всегда жалуемся на что-то. Also wir klagen ständig über irgendetwas. На кого-то. Oder auf jemand. Но почему-то не думаем, что вот Бог, Он может изменить тебя. Aber aus irgendeinem Grund denken wir nicht, dass Gott uns verändern kann. И у нас есть куча причин, почему мы такие. Und wir haben einige Ausreden oder Gründe, warum es bei uns nicht klappt. Я такой раздражительный. Ich bin so gereizt. Потому что у меня папа был такой раздражительный. Weil mein Vater war so. Эй, я этого человека терпеть не могу. Hey, ich kann diesen Menschen absolut nicht leiden. Я потому что честный человек. Weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Не могу кривить душой. Ich kann nicht mich verstellen. Поэтому я его терпеть не могу. Deswegen kann ich ihn absolut nicht leiden. Какая логика потрясающая, Was да? für eine erstaunliche Logik. Или у меня не хватает денег. Oder ich habe zu wenig Geld. Ну, за шеф дурак. Weil mein Chef einfach ein Blödmann ist. Мало слишком. Also er zahlt einfach viel zu wenig. Ага, кто-то, у меня сердце болит. Und jemand sagt, ich habe Herzschmerzen. Климатический кризис. Weil es Klimakrise да. in unserer Welt ist. Ага. Ja? Okay. Ага. У меня давление подскочило, потому что ледник в Антарктике обвалился. Und mein Blutdruck ist hochgestiegen, weil irgendwo in Antarktis irgendwie ein Eisberg zusammengebrochen ist. Вот такая туфта. Also so ein Blödsinn. На самом деле все просто. Im Grund, aber tatsächlich ist es viel einfacher alles. Просто. Es ist alles einfacher. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist es so schwer. Скажи просто. Sag einfach. Это так тяжело. Es ist so schwer. Ага. И этот больной такой был. Und dieser Kranke war auch so. Ты спрашиваешь, тебе вот Иисус сейчас предлагает. Also du fragst dich, dich selbst, Jesus bietet dir was an jetzt oder Иисус ему предлагает, эй, давай, вставай. Also Jesus bietet ihm an und sagt, komm, steh auf. Но у него есть причина, почему он больной. Aber er hat einen Grund, warum er krank war. Эй, у меня нет человека. Ich habe keinen Menschen. И вот он все время вот с такой претензией, Бог, нету нормальных людей рядом. Und er ist ständig mit so einer Klage oder Anspruch gegenüber Gott, also es gibt keine Menschen um mich, die mir helfen. Все такие негодяи. Alle sind solche Schurken. Меня калеку не пропускают. Also mich, einen armen, kranken Menschen, lassen sie nicht durch. Нет того, кто меня вперед бы себя пропустил. Es gibt da niemanden, der mich vor sich lässt. Все такие бессовестные. Alle sind so gewissenlos. Ich слышал такие обвинения. Ich habe mal schon solche Anschuldigungen gehört. Я слышал полно. Also ich habe viele davon gehört. И вот этот человек, он уже все эти 38 лет лежит. Und dieser Mann liegt schon seit 38 Jahren dort. И все еще не появился этот человек. Und es kommt immer noch kein Mensch, auf den er wartet. Столько лет, и нет so этого lange, человека. Also so lange Zeit und dieser Mensch ist immer noch nicht am Horizont. Знаешь, я чувствую здесь даже гордыню какую-то у этого. Weißt du, ich парня. Fühle sogar in diesem Menschen irgendeinen Stolz. Говорит, вот где проблема. Er sagt, da ist das Problem. Человека нету. Es gibt keinen Menschen. И Иисус смотрит на него. Und Jesus schaut ihn an. И говорит, а ты вообще хочешь быть здоров? Und sagt, willst du überhaupt gesund werden? Люди оправдывают свое состояние, обвиняя в своих бедах других людей. Also die Menschen rechtfertigen ihren Zustand, indem sie andere Menschen für ihren Leid beschuldigen. И причина их несчастья всегда в другом. Und der Grund ihres Unglückes ist immer im anderen Menschen. Я не имею человека. Ich habe keinen Menschen. Вот и все. Und das ist alles. А почему ты не имеешь человека? Und wieso hast du keinen Menschen? Почему у тебя до сих пор не появилось друга? Wieso hast du bis heute keinen Freund? За столько лет, неужели ты не смог приобрести себе кого-то? Durch so viele Jahre und du hast nicht geschafft, einen Freund für dich zu gewinnen. Неужели нет одного нормального друга у тебя? Gibt es wohl überhaupt keinen einzigen normalen Freund bei dir? Ну, я же лежу. Aber ich liege dort. Ну, что ты лежишь? Na, und dass du liegst? У тебя руки есть. Du hast doch Hände. У тебя мозги есть. Du hast Verstand. У тебя язык работает. Arbeitet deine Zunge? Эй, почему ты ничего не сделаешь? Wieso machst du denn nichts? Ну, я лежу. Aber ich liege doch. Ну, у тебя руки работают. Aber deine Hände sind doch arbeitsfähig. Научись играть на гитаре. Also lerne Klavier, wollte ich, Gitarre zu spielen. Ой, у тебя язык есть? Du hast eine Zunge. Спой что-нибудь. Dann singe was. Все люди будут радоваться вокруг тебя. Und alle Menschen werden um dich herum sich freuen. Okay, лежи, okay. Ну, сделай концерт для всех. Also bleib liegen und veranstalte für alle ein Konzert. И вдруг ты так понравишься кому-то, что он тебя пропустит вперед. Und plötzlich wirst du jemanden gefallen und er wird dich vorlassen. Amen. Amen. Ты только ждешь помощи. Also du wartest nur auf die Hilfe. Ты только мечтаешь о каком-то человеке сказочном. Also du träumst über irgendeinen märchenhaften Menschen. И когда он появится? Und wenn er plötzlich auf dem da ist. Да, вот твое счастье. Da ist dein Glück. И вот такие мечты у нас есть, ребята. Und solche Träume haben wir, meine Lieben. Такие мечты. Вот я приду домой. Und solche Träume haben wir. Ich komme nach Hause. И вдруг. Und plötzlich. Моя жена. Meine Frau на колени, wird sich hinknien скажет, я наконец поняла, und wird mir sagen, ich habe endlich verstanden, что ты такой замечательный, dass du so wunderbar bist. Ты придешь на работу, du kommst in die Arbeit, и шеф тебя спросит, und der Chef wird dich fragen, вам кофе или чай? Möchten Sie Tee oder Kaffee? Чем я могу вам еще послужить? Wie kann ich Ihnen noch dienen? Вот такие странные очень мечты. Also solche komischen Träume haben wir manchmal. Несправедливо все. Alles ist so ungerecht um mich herum. Hey, давай посмотрим в себя. Hey, lass uns in uns hineinschauen. Все должны измениться вокруг. Also alle um uns herum müssen sich verändern. Но что ты сам? Aber was bist du selber? Внутри тебя что? Was ist in dir innen drin? И Библия говорит, кто во Христе? Und die Bibel sagt, der im Christus ist. Тот новая тварь. Новое творение. Also der, der in Jesus Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. На самом деле все просто. Tatsächlich ist es alles so einfach. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Скажи просто. Sag mit mir einfach. Скажи просто. Sag einfach. Einfach. Einfach. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. И мы чего-то ждем других людей каких-то. Also wir warten auf irgendwelche anderen Menschen. У меня стресс из-за этих людей. Hey, ich habe Stress wegen diesen Menschen. Недавно я услышал. Habe ich vor kurzem gehört. У меня стресс. Ich habe Stress. Что надо сделать, если у тебя стресс из-за людей? Was muss man dann machen, wenn du Stress wegen den Menschen hast? Самое глупое решение. Also die dümmste Entscheidung. Закрыть дверь. Die Tüte zu machen. Ich сказать, я прав. Und zu sagen, ich habe recht. Нет, Библия говорит, тебе надо покаяться. Да, aber die Bibel sagt uns, wir sollen Buße tun. И проверить, почему у тебя стресс с кем-то. Und zu prüfen, warum du Stress mit jemand anderen hast. Причина-то в тебе. Denn der Grund liegt doch in dir. И надо измениться. Und man muss sich verändern. Почему человек недовольный? Wieso ist der Mensch unzufrieden? Почему ты бываешь такой обидчивый? Wieso bist du manchmal so verletzlich? Обидчивый. Also beleidigt auf andere. Genau. Почему ты такой обидчивый? Wieso bist du so beleidigt? Ну я бадя-бадя-бадя по еще 10 лет. Ja, dann kannst du дяба-дяба-дяба noch 10 Jahre sagen. Дяба-дяба-дяба. Дяба-дяба-дяба. Все плохие баба-баба. Alle sind schlecht, дяба-дяба. Ну я обижайся еще 10 лет. Dann kannst du noch 10 Jahre lang immer noch dich beleidigen. Сиди в своей обиде, где хочешь. Dann bleib sitzen, wo du möchtest. Amen. Amen. Знаешь, меня вообще не интересует, если кто-то говорит, я обиделся. Also, weißt du, mich juckt das überhaupt nicht, wenn jemand sagt, ich habe mich beleidigt. Твои проблемы, если обиделся. Das ist dein Problem, wenn du dich beleidigt Кайся hast. Кайся в своих обидах быстрее, пока тебя еще Господь не забрал. Dann solltest du Buße tun, dadurch, dass du ständig dich beleidigst, solange der Herr noch не dir жди, die Chance когда gibt. Проблема изменится. Also, denke, also warte nicht, bis das sich Problem verändert. Потому что проблема внутри. Denn das Problem ist in dir drin. Не жди, пока обстоятельства изменятся. Und warte nicht, bis die Umstände um dich herum sich verändern. Но заглядывай в себя. Aber schau in dich hinein. Ты сидишь, пока сказка появится. Du wartest, bis irgendein Märchen zu dir kommt oder Какие-то erscheint. Ангел, oder irgendwelche Engel kommen. Это больной. Ангелы прилетят. Oder dieser Kranke, der auf die fliegenden Engel gewartet hat. Они никогда не придут. Sie werden niemals kommen. Кто-то ищет совершенную церковь. Also jemand sucht eine vollkommene Gemeinde. Пришел, ой, посмотрел, ой, красиво, ой, вкусно, ой, кухонный вкусный, свет классный. Also ich komme und schaue, es schaut alles so schön aus, das Licht ist gut, der Kuchen schmeckt. И вдруг сосед пернул, пукнул. Und plötzlich futzt dein Nachbar. Ужас! Wow, was Ужас! Ist das? Ужас! Эй, такую церковь вообще никогда не найдешь, где все ангелы. Also du wirst niemals eine... Amen! Du wirst niemals eine Gemeinde finden, wo nur Engel rumsitzen. Amen. Amen. Никогда не найдешь такую церковь. Du wirst niemals so eine Gemeinde finden. Кто-то меня слышит вообще? Hört mich jemand hier? Расслабься. Also bleib locker. Все просто. Es ist alles so einfach. Amen. Amen. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Так тяжело. So schwer. Так хочется этого великого. Und man möchte sowas Größeres in seinem Leben. Хочется этого вдруг. Man möchte dieses plötzlich. Вдруг, вдруг, plötzlich, вдруг, plötzlich, вдруг. Plötzlich. Вдруг проблема решилась. Plötzlich löst sich das Problem. Она не решится, потому что она внутри. Und sie wird sich aber nicht lösen, weil sie in dir drin ist. И вот эта иллюзия есть. Und es gibt diese Illusion. У нас. Bei uns. Что главное наша проблема. Das ist unser wichtigstes Problem. Она вне тебя. Die ist außerhalb von außerhalb, dir. Außerhalb, außerhalb. Там, где-то, там, там. Sie там. Ist dort irgendwo. Там, там, там сидит проблема. Sie hockt dort irgendwo. Это главная проблема в твоей жизни, что ты думаешь, что твоя проблема в другом. Aber dein wichtigstes Problem ist, weil du denkst, dass das dein Problem woanders sitzt. Давай еще раз. Главная твоя проблема. Dein wichtigstes Problem. Что ты думаешь? Dass du denkst. Что твоя проблема? Dass dein Problem. В другом. Im anderen ist. Эй, запомни эту мысль. Кто-то неправильный. Кто-то неправильный. Also jemand ist falsch. Неправильная жена. Falsche Frau. Правильный муж. Falscher Ehemann. Лидер. Oder Leiter. Президент. Oder der Präsident. Kanzlerin. Oder Kanzlerin. Trump. Oder der Trump. Он во всем виноват всегда. Also er ist immer für alles schuld. А Иисус такой странный, он спрашивает напрямую, говорит, ты хочешь быть здоров? Und Jesus ist so komisch und tut ihn direkt fragen, willst du gesund werden? И он говорит, хочу, да, но нет человека. Er sagt, ja, ich will, aber es gibt keinen Menschen um mich. Иисус говорит, вставай. Und Jesus sagt, hey, steh auf. Ты сам вставай. Du selber steh auf. Эй, сам, сам вставай. Hey, du, mach das selber. Хочешь ходить? Willst du laufen? Вставай. Dann steh auf. А как вставай? Wie soll ich da aufstehen? Я лежу 38 лет. Ich liege seit 38 Jahren. Как просто так встать, взять и пойти? Wie kann ich einfach so aufstehen und dann gehen? Да, так просто вставай. Und Jesus sagt, ja, so einfach, steh auf und geh. Ты хоть это, какого-нибудь там беса выгони, Господи. Herr, du sollst wenigstens da einen Dämon aus mir austreiben. Какой, ну, хромоты, что ли, беса какой-нибудь там. Also der Dämon, der gelähmt, also der für Gelähmten oder Lahm, wie sagt man, Behinderten, Dämon. Слишком много говоришь. Entschuldigung. Без хромоты, точка. Не знаю, как его перевести. Лам. Гелемте, окей? И вот этот бес должен выйти, тогда я пойду. Und dieser Dämon soll rausgehen und dann kann ich gehen. Это сказки. Das ist alles Märchen. Которые придумывают себе христиане. Die Christen sich selbst ausdenken. Бесы там какие-то у них. Dass die irgendwelche Dämonen in sich haben. Без зависти у него. Der hat den Dämon des Neides. Без зевоты. Oder der Dämon des Genens. Без калориев там у него. Oder ein Dämon der Kalorien. Kalorien, да, да. Но все просто. Aber alles ist einfacher. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Einfach ist so schwer. И дьяволу очень нравится, когда христиане спихивают все на него. Und dem Teufel gefällt es, wenn die Christen alles auf den Teufel schieben. Когда мы говорим, Дьявол такой страшный. Wenn wir sagen, der Teufel ist so grausam und schrecklich. Дьяволу это нравится. Hey. Und dem Teufel gefällt das. Потому что это реклама для него. Denn es ist eine Werbung für ihn. Amen. Amen. Hey, да-да-да, я страшный. Ja, ich bin richtig furchterregend. И вот когда такие христиане начинают болтать о дьяволе. Und wenn ich solche Christen anfangen, über den Teufel zu viel zu plappern. О бесах. Über die Dämonen. Hey, тогда это очень хорошо для дьявола. Dann ist das sehr gut für den Teufel. И у него есть стратегия. Und er hat eine Strategie. Среди верующих, среди христиан. Also mitten unter den Christen. Люди den должны Gläubigen. Его бояться. Also Menschen müssen von ihm Angst haben. Это его стратегия. Das ist seine Strategie. Я страшный. Ich bin schrecklich. Меня много. Ich bin ziemlich groß. Везде. Ich bin überall. Бойтесь меня. Und habt Angst vor mir. Okay. Okay. Среди людей неверующих. Zwischen den Menschen, die ungläubig sind. У дьявола другая стратегия. Hat er eine andere Strategie. Там он говорит, меня нет. Dort sagt er, ich existiere nicht. Меня нету. Mich gibt es gar nicht. И люди говорят, да, дьявола нету, Бога нету. Und die Menschen sagen, ja, den Teufel gibt es nicht und den Gott gibt es auch nicht. Но для спасенных, для верующих стратегия другая. Aber die für die Erretteten, für die Christen. Die hat eine andere Strategie. Oh, я страшный. Ich bin furchterregend. Но в Библии ты никогда не найдешь, что дьявол страшный. Aber in der Bibel wirst du nirgendwo finden, dass der Teufel furchterregend ist. Наоборот, Библия говорит, Umgekehrt, Bibel sagt, hey, Противостаньте дьяволу. Widersteht dem Teufel. И убежит от вас. Und er wird von euch fliehen. Amen. Все. Вот так. И там все просто. Und dort ist alles einfach. С дьяволом. Mit dem Teufel. Все просто. Es ist alles einfach mit ihm. Все просто. Alles einfach. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. И дьявол вообще вот, это просто ангел. Und der Teufel ist einfach нур ein Engel. Один ангел и все. Das ist einfach nur ein Engel. И Бог никогда не обвиняет дьявола за грехи своего народа. Und Gott beschuldigt niemals den Teufel für die Sünden seines Volkes. Дьявол, ты такой противный, зараза, я Teufel, тебя убью. Du bist so ein Schrecklicher, ich werde dich töten. Ты искушаешь мой народ. Du versuchst mein Volk. Ничего такого не читаешь. Nein, sowas ähnliches lesen wir nicht. Но нам так легко свалить все на дьявола. Aber es ist uns so leicht, alles auf den Teufel zu wälzen. Шайтан ужасный. Also so ein Satan, Satana, дьявол, so ein Satan und so ein Teufel, du bist so schrecklich. И в крайнем случае люди сваливают все на бабушку и дедушку. Und im äußersten Fall schieben die Leute alles auf ihren Oma und Opa. Бабушка моя, дедушка мой такой был сякой. Also meine Oma, mein Opa waren so und so. И они называют это наследственное проклятие. Und sie nennen das eine Generationsfluch, oder? Also Erbfluch. Aha. И вот ученики, они были такие тоже умники. Und die Jünger waren auch solche Besserwisser. Они увидели слепого. Sie haben einen Blinden gesehen. И такие профессиональные, такие говорят, Иисус. Und die reden so professionell, Jesus. Такие духовные люди. Die sind so geistliche Menschen. И говорят, кто согрешил? Und sie sagen, wer hat gesündigt? Он или родители его? Also er oder seine Eltern. Какие умные, а? Die sind so klug. Он согрешил или родители? Also er oder haben seine Eltern gesündigt? Вообще тупой вопрос. Überhaupt ist das eine blöde Frage. Потому что этот человек родился слепым. Denn dieser Mensch ist schon blind geboren. Geboren. Как он может вообще согрешить? Вообще матери что ли там? Wie kann er überhaupt sündigen? Kann er im Leib der Mutter überhaupt sündigen? Тупой вопрос. Das ist eine blöde Frage. Иисус отвечает, не он и не родители его. Und Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern. Все просто. Alles ist einfach. Amen. Amen. Но просто. Это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Einfach ist so schwer, кажется, да? Man denkt sich so. Мари, давай включим Ephesians 4 главу. Lass uns Epheser 4 einschalten. 27 стих. Der Vers 27. Aha. Gibt auch nicht Raum dem Teufel. И не давайте места дьяволу. Also gibt dem Teufel keinen Raum. Punkt. Punkt. И не давайте места дьяволу. Punkt. Und gibt dem Teufel keinen Raum. Super. Super. Смотри, как коротко и ясно. Schau, wie kurz und klar. Просто. Ganz einfach. Не давай места дьяволу. Все. Also gibt dem Teufel keinen Raum. Ну, дьявол такой war's. Страшный. Aber der Teufel ist so furchterregend. Он же залезет ко мне в жизнь. Also er wird doch sich in mein Leben reinmischen wollen. Ну, конечно, залезет, если ты ему дверь откроешь. Natürlich kommt er rein, wenn du ihm die Tür öffnest. Но ты не давай ему места и все. Aber gebe ihm keinen Platz dort. Amen. Amen. И от человека зависит. Und vom Menschen hängt das ab. Дайте ему место или не дайте. Ob er ihm Platz gibt oder nicht. И ты решаешь, впустить его или не впустить. Und du entscheidest, ob du ihn reinlässt oder nicht. Все просто. Das ist alles so einfach. А я не могу справиться с этим гневом. Also ich komme nicht zurecht mit diesem Zorn. Как я могу с этим победить его? Also wie kann ich das besiegen? Это твое решение. Das ist deine Entscheidung. Любить человека или не любить? Den Menschen zu lieben oder nicht zu lieben. Сегодня говорить плохое или не говорить? Heute das Schlechte zu sagen oder nicht? Бу-бу-бу-бу-бу. Ты же сам контролируешь, что also там. Du kontrollierst doch selbst, was du redest. Amen. Amen. И не надо молиться и говорить, Иисус, помоги мне противостоять дьяволу. Und man soll auch nicht beten und sagen, Jesus, helfe mir, dem Teufel zu widerstehen. Иисус, ты противостань дьяволу. Jesus, du widersteh dem Teufel. Нет, тебе говорит Библия, иди сам противостань. Nein, die Bibel sagt zu dir, du sollst selbst hingehen und dem Teufel widerstehen. Встань и скажи, пошел вон сюда на. Stell dich so und sag, hau ab hier. Вон во имя Иисуса. Und raus hier im Namen Jesus Christus. Und dann mach die Tür zu. Punkt. Amen. Amen. И твоя задача противостоять мыслям. Und deine Aufgabe ist, den Gedanken zu widerstehen. Твоим чувствам. Deinen Gefühlen. Все ты делаешь. Das machst du alles. Amen. Amen. Есть задача противостоять похоти. Es gibt eine Aufgabe, der Begierde zu widerstehen. Ach, ну, это так сильно. Herr, das ist so stark. Oh, я не могу победить это. Also ich kann das nicht besiegen. Библия говорит, убегай. Die Bibel sagt, renn davon. Убегай. Renn davon. Вот твой выход. Das ist dein Ausweg. Сам убегай. Also renne selber aber weg. Знаете, один парень с девушкой, они согрешили перед свадьбой. Weißt du, ein junger Mann und Frau haben vor der Hochzeit gesündigt. И потом приходит к пастору своему. Dann kommen sie zu ihrem Pastor. Говорят, пастор. Und sagen, Pastor. Наша молитва не сработала. Unser Gebet hat nicht funktioniert. А, что, какая молитва? Was für ein Gebet? Ну, мы когда вместе встречались, мы молились. Denn als wir uns gemeinsam getroffen haben, haben wir gemeinsam gebetet. Господи, не дай нам сделать то, что мы хотим сделать. Herr, lass uns das nicht machen, was wir machen wollen. Ты знаешь, такие тупые молитвы есть, да? Weißt du, es gibt solche dummen Gebete. И они говорят, не дай нам сделать то, что нам Und dann sagt er, lass uns nicht das machen, was wir machen wollen. И пастор, вы что, меня за дурака принимаете? Und der Pastor sagt, hält ihr mich für einen dummen Kopf? Ja. Правда, иногда вот такие тупые есть молитвы. Ist das nicht wahr, dass es manchmal solche seltsamen Gebete gibt? Как отец ругает своего сына, говорит. Ein Vater schimpft seinen Sohn und sagt. Ты опять купался в канале. Du hast dich schon wieder in einem Bach, nee, in eine Grube oder eine Müllkippe. Keine Ahnung. В воде. Also in eine Pfütze gebadet. В воде, okay. In einer Pfütze. Опять ты купался. Du hast dich schon wieder dort gewartet. Ich habe dir doch das verboten. Он говорит, ну, папа, я не хотел. Aber er sagt, Papa, ich wollte das nicht. Папа говорит, как не хотел? Papa sagt, wie hast du es nicht gewollt? Ты в этих плавках купательных и в ластах. Du hast doch deine Badehose an und hast deine Lasten an. Он говорит, ну это я на всякий случай одел. Aber dann sagt er ihm, ich habe das so, ja, auf jeden Fall einfach mit angezogen. Вот такие молитвы есть у нас. Also solche Gebete haben wir manchmal. Die Bibel говорит, не давай места дьяволу. Gib dem Teufel keinen Raum. 28 стих. Der Vers 28. Кто крал, вперед не кради. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Hörst du? Кто крал, вперед не кради. Also wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Точка. Punkt. А как это так? Я же крал всю жизнь. Wie soll das gehen? Ich habe doch mein ganzes Leben lang gestohlen. Вот как крал, так и перестань красть. Also so wie du gestohlen hast, so hörst du auch wieder auf damit. Как раньше вот делал это, то теперь не делай. So wie du das früher gemacht hast, so wirst du heute das aufhören. Ну надо сперва бес воровства выгнать. Aber man muss vorher den Dämon des Diebstahls rausjagen. Ничего подобного. Nichts Ähnliches. Wie говорит, кто крал? Man sagt zu dir, du hast gestohlen. Все, больше не делай. Dann hör auf, das zu machen. Amen. Amen. Это просто. Das ist einfach. Но просто. Это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Давай мы включим видео, посмотрим. Lass uns mal dieses Video einschalten und schauen. Одна девушка, пациентка, приходит к психиатру. Also eine Patientin kommt zu einem Psychiater. У нее все очень сложно. Bei ihr ist alles kompliziert. Ты сейчас поймешь. Das wirst du jetzt gleich verstehen. Пожалуйста, включай. Bitte. Dr. Switzer? Громче. Yes, come in. I'm just washing my hands. I'm Catherine Bigman. Janet Carlisle referred me. Oh, yes. Here being a very delight in the box. Yes. Yes, that's me. Should I lay down? Oh, no. We don't do that anymore. Just have a seat. And let me tell you a bit about our billing. I charge $5 for the first 5 minutes. And then absolutely nothing after that. How does that sound? That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Well, I can almost guarantee you that our session won't last the full 5 minutes. Now, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in cash or by check. Wow. Okay. And I don't make change. All right. And go. Go. Well, tell what? Tell me about the problem that you wish to address. Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has anyone ever tried to bury you alive in a box? No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy. So what you're saying is you're claustrophobic. Yes, that's it. All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say two words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life. Well, shall I write them down? Well, if it makes you comfortable, it's just two words. We find most people can remember them. Okay. You ready? Yes. Okay, here they are. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes. S-T-O-P, new word, I-T. So, what are you saying? You know, it's funny. I say two simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this, you know, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it! So I should just stop it. There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds frightening. It is. Then stop it. I can't. I mean, it's been with me since childhood. No, no, we don't go there. Just stop. So I should just stop being afraid of being buried alive in a box. You got it. Good girl. Well, it's only been 3 minutes, so that will be $3. I only have a five, so. Well, I don't make change. Then I guess I'll take the full 5 minutes. Fine. All right. Well, what other problems would you like to address? I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it! Nut of some kind? Don't do that. But I'm compelled to. My mom used to call me no, fatty. No. No, we don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there either. But my horoscope did say... We definitely don't go there. Just stop it. What else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it! You want to be with a man, don't you? Mm-hmm. Mm-hmm, yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's all right. It is? I wash my hands all the time. There's a lot of germs out there. Uh-huh. Yeah, don't worry about that one. I'm afraid to drive. Well, stop it! I mean, how are you going to get around? Get in the car and drive, you kook! Stop it! You stop it! You stop it! What's the problem, Catherine? I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it. And you don't like that? No, I don't. So you think we're moving too fast, is that it? Yes. Yes, I do. All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one? All right. Are you ready? Mm-hmm. All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box! Раз. Слушай, вот таких психиатров в жизни не существует. Solche Psychiater in unserem Leben existieren gar nicht. К сожалению. Leider. Потому что они бы все остались без работы. Weil die wären alle ohne Jobs geblieben. Понимаешь? А все хотят заработать деньги. Denn alle wollen Geld verdienen. И поэтому чем дольше она сидит, тем Und deswegen, je länger sie dort sitzt, desto besser ist es für sie. Больше денежек будет. Also mehr Geld bekommen sie davon. Но если даже психиатр чуть-чуть соображает, он точно будет отвечать: просто прекрати. Also wenn ein Psychiater auch noch ein bisschen Verstand hat, dann würde er einfach sagen: hör auf damit. Но это не нравится и пациентам. Aber das gefällt auch den Patienten nicht. Не только докторам. Also nicht nur den Doktoren. Докторам это интересно из-за денег. Denn die Doktoren, also die Ärzte, die interessieren sich nur wegen dem Geld. А пациенты хотят, чтобы их пожалели. Und die Patienten wollen, dass sie bemitleidet werden. И чтобы нашли причину в каких-то бабушках, дедушках. Und dass sie irgendeinen Grund in ihren Omas und ihren Opas finden. А христианам хочется, чтобы нашли причину в их несчастьях, в бесах. Und die Christen wollen, dass der Grund ihres Unglückes in den Dämonen gefunden wird. Hauptsache, die Verantwortung auf die rüberschieben. Aber die Bibel sagt, steh auf und geh. Кончай всегда искать человека. Hör auf, ständig nach einem Menschen zu suchen. Вставай. Steh auf и ходи. Und geh. Все просто. Es ist alles einfach. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Прекрати это. Hör auf damit. Stop it, говорит этот мужичок. Wie dieser Mann gesagt hat, stop Он it. Мне нравится. Und der gefällt mir so. Какие-то, знаешь, люди, они очень не любят таких вот прямых людей. Also, manche Menschen mögen solche direkten Menschen nicht. Может, им не нравится это. Vielleicht gefällt es ihnen nicht. Но Библия говорит это тебе тоже. Aber die Bibel sagt das zu dir auch. И подумай, где ты искал все время сложных решений. Und denke jetzt nach, wo du jetzt den Grund für deine... Ich höre das. где ты искал сложных решений. Denke mal nach, wo du nach den komplizierteren Lösungen für dein Problem gesucht hast. Хотя решение, оно такое просто. Obwohl die Lösung so einfach war oder ist. Простое решение. Es ist einfache Lösung und сказать слово прости. Einfache Entscheidung, einfach zu sagen ein Wort, vergib mir. Прости. Tut mir leid. Прости. Tut mir leid. Но это так сложно. Aber es ist so schwer. Подойти и сказать извини. Извини. Einfach dahin gehen zu Menschen und sagen, es tut mir leid. И все просто решено. Und es wird alles einfach gelöst. Нету больше сложных отношений. Dann gibt es keine schwierigen Beziehungen mehr. Примириться. Sich versöhnen. Просто сказать, прости. Einfach zu sagen, vergib mir. Но просто это так тяжело. Aber einfach ist so schwer. Потому что внутри сидит грех. Denn innen drin sitzt die Sünde. И так хочется спихнуть вину на другого. Und möchte, man möchte so sehr auf den anderen die Schuld abschieben. И мы, бывает, наплели сами себе какие-то сложные, сложные решения. Und oftmals haben wir uns selbst solche schwierigen Lösungen aufgebaut. Да, да, да, да. Мы сами себе придумали, какие сложные у нас отношения. Wir haben selbst uns das ausgedacht, wie schwierig und kompliziert unsere Beziehungen sind. Какой плохой шеф. Wie schlimm der Chef ist. Какой ты сам сложный и непонятный. Wie selbst du kompliziert bist und unverständlich bist. Давай проверим, где ты сегодня ходишь уже 40 лет по пустыне. Lass uns heute mal prüfen, wo du schon seit 40 Jahren in der Wüste rumläufst, im ходишь, Kreis herum. Ходишь по пустыне du своей. Läufst die ganze Zeit in der Wüste. Вместо того, чтобы идти прямым путем. Anstatt einen direkten Weg zu gehen. В свое обетование. In deine Verheißung. Но мы же ходим уже 38 лет. Aber wir laufen ja schon seit 38 Jahren. Ну еще 38 будешь ходить. Dann wirst du noch 38 Jahre rumlaufen. И умрешь в своей пустыне. Und wirst in deine Wüste sterben. Если тебе нравится это. Wenn es dir so gefällt. Прекрати это. Hör auf damit. Verstehst du? Проверь, где ты жил по этому глупому правилу. Prüfe, wo du nach diese dummen Regeln gelebt hast. Зачем? Просто, если можно сложно. Warum einfach, wenn man es schwer haben kann? Знаешь, есть такое глупое правило. Weißt du, es gibt so eine dumme Regel. Зачем просто, если можно сложно? Warum einfach, wenn man es schwieriger haben kann? А ты хочешь вообще быть здоров? Willst du überhaupt gesund werden? Хочешь ли быть здоров, говорит Иисус? Willst du überhaupt gesund werden, fragt die Bibel. Хочешь освободиться от этих накрученных вещей? Willst du dich befreien von diesen Gedanken, die du selbst dir erdacht hast? Ты хочешь быть здоров? Willst du gesund werden? Хочешь дальше лежать? Oder willst du weiterhin liegen? И обвинять тех, что нету людей рядом? Und beschuldigen andere Menschen, die nicht bei dir da sind? Что нету того и сякого и третьего? Dass derjenige oder derjenige nicht da ist für dich? Что другие, они должны прийти? Dass andere müssen zu dir kommen? Будешь дальше лежать в бесплодии своем? Dann wirst du weiterhin in deiner Unfruchtbarkeit liegen? Будешь дальше обвинять, что другие виноваты? Du wirst weiterhin die anderen Menschen beschuldigen? А Иисус, он спрашивает, хочешь ли быть здоров? Aber Jesus fragt, willst du denn gesund werden? Хочешь ли ты быть здоров? Willst du denn gesund werden? Он сегодня здесь, чтобы спросить тебя. Er ist heute hier, um dich zu fragen. Посмотреть на тебя. Auf dich zu schauen. И сказать, хочешь ли ты быть здоров? Um dir zu sagen, willst du denn gesund werden? Давай проверим себя. Lass uns prüfen. Какие у нас сложные бывают пути. Wie wir, was für schwierige Wege wir haben. И решения. Und Lösungen. Хотя все просто. Entscheidungen, obwohl es alles so einfach ist. Расслабься. Bleib locker. И признайся просто. Und gebe zu einfach. Признайся просто. Gebe einfach zu. Что это? Не бабушка, не дедушка. Dass es weder Oma noch Opa sind. Это не звезды, как эта девочка говорит. Das sind keine Sterne, wo dieses Mädchen gesagt hat. И что это не бесы. Und dass es auch keine Dämonen sind. И что это не сосед. Und dass es auch kein Nachbar ist. И что это не лидер. Und dass es auch kein Leiter ist. И так дальше, и так далее. Und so weiter und so weiter. Но что внутри тебя? Das ist, aber dass es jetzt von dir ausgeht. Und in dir innen drin gibt es diese Entscheidung oder Lösung und diese Frage. Глаза.